Du bist niemand, man vergisst dich heute Nacht. Du bist niemand, über dich wird gelacht. Der Schmerz sticht dein Herz, die seelenlosen Sorgen. Von wegen, du bist niemand, man vergisst dich heute Nacht. Man vergisst dich heute Nacht. Wer bist du schon? Du brauchst meine Lieder. Wer bist du schon? Außer ein Niemand. Wer bist du schon? Was hast du auf dieser Welt geleistet? Jeden Scheißtag dieselbe Scheiße. Kopf ist gefickt, kein Geld und Pleite. Du fällst so schnell und bist schwer gezeichnet. Wackelig über beide Beine, kein Bock, keine Kraft. Schottest dich ab, fort von der Stadt. Du kleiner Feigling, hast große Träume und dafür hart geackert. Doch die Lehre einfach so abgebrochen. Auf dieser Welt ist keiner draußen. Zum Millionär, über Nacht geworden und wenn einmal dein Geld nicht reicht, versinkst du direkt in Selbstmitleid. Tu doch was, wenn du selbst nichts machst. Hilf dir auf dieser Welt kein Schwein. Alter, heb deinen Arsch hoch, noch paar Jahre so und du lebst am Bahnhof. Du hast gechillt, da musst du alles, was du versäumt hast, eben nachholen. Gib dir selber Kraft, red dir Mut ein. Hab bitte keine Angst zu versagen. Kleine Schritte, du musst handeln und wagen und an manchen Tagen auch Danke sagen. Sei rebellisch, wann wehrst du dich? Hör auf zu träumen, warum kämpfst du nicht? Fang bitte heute noch an, mein Freund, bevor man dich auf dieser Welt vergisst. Du bist niemand, man vergisst dich heute Nacht. Du bist niemand, über dich wird gelacht. Der Schmerz sticht dein Herz, die seelenlosen Sorgen. Von wegen, du bist niemand, man vergisst dich heute Nacht. Man vergisst dich heute Nacht. Wer bist du schon? Du brauchst meine Lieder, so grau wie das Klima. Deine Aussicht fällt tiefer. Wer bist du schon, außer ein Niemand? Ich weiß es nicht, jeden Tag fällst du aus deinem Gleichgewicht. Bitte schweige nicht, denn so reißt du nichts. Du bist immer nur auf der Suche nach Feinden, gepeinigt vom Neid. Einsam allein, immer reif für den Fight. Bitte bleib nicht dabei, so erreichst du ein Scheiß. Junge, zeig mir dein Geist, will Stärke sehen, weil dir die Werte fehlen. Es kommt mir so vor, als wäre dein Herz gelähmt. Bruder, schwer zu verstehen, doch um etwas zu sein, musst du Schmerzen erleben. Berge bewegen, wird Zeit, deinen Arsch hochzuheben. Träumst du auch von Millionenbeträgen? Auf dieser Welt ist alles möglich. Aber bitte hör auf, nur groß zu reden. Du hängst mit den Jungs und machst draußen auf Bär. Aber ich chill am Strand mit einer Aussicht aufs Meer. Glaub mir, du kannst auch etwas werden. Bleib stramm, jag deinem Traum hinterher. Auch wenn dich alte Tage einholen, leg dein iPhone mal kurz beiseite, Bro. Psycho, alle schlagen ihre Zeit tot. Aber für dich geht jetzt die Reise los. Sei rebellisch, wann wehrst du dich? Hör auf zu träumen, warum kämpfst du nicht? Fang bitte heute noch an, mein Freund, bevor man dich auf dieser Welt vergisst. Du bist niemand, man vergisst dich heute Nacht. Niemand über dich will.